John Lanchester ist ein bedeutender britischer Journalist und internationaler Bestsellerautor. Sein politischer Roman Kapital war ein Welterfolg. Für die Deutschlandfunk-Kultur Lesart sprach Moderator Joachim Scholl mit Lanchester über seinen neuesten Roman Die Mauer, The Wall. Der soll sich lesen wie eine düstere Parabel auf mögliche Folgen des Brexits. Und dabei hat Joachim Scholl dem Autor auch diese Frage gestellt. Theresa May hatte die ja nun Dienstag anstehende Abstimmung im britischen Parlament im Dezember verschoben, weil sich eine deutliche Niederlage abgezeichnet hatte und weil sie das mit Brüssel ausgehandelte Abkommen über den Brexit höchstwahrscheinlich nicht durchgekriegt hätte. Jetzt hatte sie einen guten Monat, um nochmal dafür zu werben. Wie schätzen Sie denn, Mr. Lanchester, die Chancen ein, dass die Abstimmung nun anders ausgehen könnte? Zero. Null sind die Chancen. Es hat sich ja überhaupt nichts geändert für die Gegner dieses Abkommens. Es gibt ja überhaupt keinen Grund für die Parlamentarier, die das bisher abgelehnt haben, ihre Meinung zu ändern. Und ich verstehe das Ganze nur als einen riesigen Theaterdonner. Von Deutschland aus, wenn man sich die letzten 3 Jahre, die Zeit vor dem Referendum im Juni 2016 und dann die darauffolgenden 2,5 Jahre anschaut, wenn man innerlich so einen Schritt zurücktritt, dann steht man ja eigentlich immer noch da und fragt sich, wie konnte das alles passieren? Wo liegen Ihrer Meinung nach denn die Ursachen oder die wahren Wurzeln dieser gesellschaftlichen Spaltung in Großbritannien? Und ja, gab es einen Zeitpunkt, würden Sie sagen, ab dem man es hätte kommen sehen können oder müssen sogar? I think some of it was nostalgia for an idea of imperial glory and isolation. Nun, ich glaube, das hat etwas mit Nostalgie zu tun, nach ehemaligen glamourösen Zeiten als große Kolonialmacht. Aber natürlich haben auch Ängste eine ganz große Rolle gespielt. Und ich glaube, es war ein Cocktail aus beiden Dingen. Man darf nicht vergessen, dass die Gesellschaft sich immer mehr entwickelt hat in so eine Mentalität, der Gewinner kriegt alles. Und wir haben eine Hauptstadt, die sich immer weiter entwickelt hat, die immer reicher geworden ist. Der Rest des Landes hat sich abgehängt gefühlt und die politische Elite nimmt sowas gar nicht wahr. Die ignorieren das, weil die sozialen Faktoren überhaupt nicht erkennen. Sie haben sich als Autor ja auch intensiv mit der Finanzwirtschaft und der Finanzkrise auseinandergesetzt, Mr. Lanchester. Vor diesem Hintergrund, was denken Sie, welche Folgen der Brexit für Großbritannien haben wird? In the short to medium term, somewhere between a mistake and a disaster. Also kurz- und mittelfristig, denke ich, wird man merken, dass es ein Fehler war und dass es ein Desaster wird. Aber wenn man jetzt sehr viel langfristiger denkt, dann denke ich, wird Großbritannien wieder zurückkehren zur EU, in eine EU, die sich vielleicht ein bisschen verändert hat. Die Probleme um den Euro werden gelöst sein. Die EU wird sich etwas anders aufgestellt haben zu dem Punkt. Es wird mit Sicherheit auch einen Finanzminister der Europäischen Union bis dann geben. Und dann langfristig werden die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien etwas die sein, die sie auch vor dem Brexit waren. Und nichts macht das deutlicher als die demografische Entwicklung. Die Alten, die gegen die EU gewählt haben, werden nicht mehr so viel zu sagen haben wie die Jungen, die für die Europäische Union sind. Dann wird man das nur als eine unnötige Umleitung sehen, diesen Brexit. Was würden Sie sagen, hat dieses Referendum mit Ihrem Land, mit Great Britain gemacht? Also 2,5 Jahre ist das Brexit-Referendum jetzt her. Hat es das Land verändert? Hat es die gesellschaftliche Stimmung, den Umgang miteinander, ja, würden Sie sagen, doch umgewandelt? Es hat die Gesellschaft viel mehr geteilt, wütender gemacht und es ist so ein Gift hineingekommen, politische Diskussionen, was es so vorher noch nicht gab. Wenn man sich das Verhalten von Politikern anschaut, dann merkt man einfach, was das für negative Auswirkungen auf die Gesellschaft hatte. Wenn sich jetzt tatsächlich irgendwann noch ein politisches Fenster für ein neues Referendum auftun sollte, wären Sie dafür, John Lanchester? I'm not sure. I think not, because I think we have a representative parliamentary democracy. Also ich bin mir da nicht so sicher. Wozu haben wir denn eine parlamentarische Demokratie? Das verträgt sich nicht mit solchen Plebisziten, mit solchen Volksabstimmungen. Wozu haben wir uns für eine Demokratieform entschieden, in dem die Volksvertreter eigentlich die Interessen des Volkes vertreten sollen? Und ich bin mir überhaupt nicht sicher, dass eine Volksabstimmung das Problem löst, das durch eine erste Volksabstimmung sich überhaupt erst aufgetan hat. sollte es ein ganz klares Bekenntnis für Europa geben, im Verhältnis von 70% für Europa und nur noch 30% für den Brexit, dann wäre es ganz einfach. Wahrscheinlicher wäre eine Relation 55-45. Und das reicht nicht aus, um diesen ersten Volkswillen sozusagen wieder vollständig rückgängig zu machen. As far as we can tell, it's probably about 55-45. Aber das heißt ja, dass dieses Referendum 2016 vielleicht der größte politische Fehler war, den Großbritannien je gemacht hat? In modern times, yes. And ich würde sagen, in modernen Zeiten war es der größte Fehler. Und dann wartet man, glaube ich, geschichtlich immer auf die inkompetentesten Ministerpräsidenten aller Zeiten. Und nun haben wir gleich zwei davon hintereinander. The Wall, die Mauer, so heißt der neue Roman von John Lanchester. Das Gespräch mit dem Autor führte Lesart-Kollege Joachim Scholl, übersetzt hat Jörg Taschmann.